Abschnitt 8 aus Berlins Drittes Geschlecht von Magnus Hirschfeld. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Es gibt natürlich auch viele urnische Gesellschaften, die einen ungleich ernsteren Charakter tragen. So sammelte ein alter Berliner Privatgelehrter jeden Winter mehrere Male einen kleinen Kreis um sich in seinem künstlerisch ausgestatteten Heim. Es waren meist 10 bis 12 Herren aus akademischen Ständen zugegen, von denen nur 2 bis 3 nicht homosexuell waren. Der Alte, welcher seine Gäste mit schweren Südweinen, Austern, Hummern und ähnlichen Leckerbissen bewirtete, hatte noch Alexander von Humboldt und Iffland gekannt, war mit Hermann Hendrichs und Karl Ulrichs befreundet gewesen und schien unerschöpflich in der Wiedergabe seiner Erinnerungen. Die Gespräche berührten fast ausschließlich das homosexuelle Problem. Da debattierte ein jüngerer katholischer Geistlicher mit einem schon ergrauten evangelischen Pfarrer über Uranismus und Christentum. Mehrere Philologen stritten sich über Shakespeares Sonette, während die Juristen und Mediziner die Frage erörterten, inwieweit sich der Paragraph 51 des Reichsstrafgesetzbuches, welcher von dem Ausschluss der freien Willensbestimmung handelt, schon jetzt zugunsten der Homosexuellen verwenden ließe. Den ernstesten Charakter unter den Gesellschaften der Berliner Urninge tragen die am Weihnachtsheiligabend veranstalteten Zusammenkünfte. Mehr als an jedem anderen Tage fühlt an diesem Feste des Familienglücks der urnische Junggeselle sein einsames Los. Viele würden den Abend noch trauriger verleben, wenn unter den wohlhabenden Homosexuellen nicht stets einer oder der andere wäre, der die Heim- und Heimatlosen um sich sammelte. Ich greife auch hier ein Bild aus der Großstadt heraus. Schon am Tage vor dem Fest hatte der Hausherr den Weihnachtsbaum, eine große Silbertanne, selbst geschmückt. Alles Bunte wurde vermieden. Zwischen den weißen Wachskerzen sind Silbergirlanden, Eiszapfen, Schneeflocken, Glaskugeln und Engelhaar, das sich wie Spinngewebe von Ast zu Ast zieht, geschmackvoll angebracht. Und hoch am Wipfel ist ein großer Silberstern befestigt, auf dem ein Posaunenengel im lichten Tüllgewand Friede den Menschen auf Erden verkündigt. Dann wurden die kleinen Geschenke fein säuberlich in Seidenpapier geschlagen und um den Baum herumgelegt, für jeden etwas, ein Kalender, ein Buch, ein kleiner Schmuckgegenstand, wohl gar ein Kettenring, ein Taschenspiegel, eine Schnurrbartbinde. In der Frühe des 24. hat der Hausherr das große Tischtuch von feinstem Leinen aus dem Schranke hervorgeholt, mit dem Diener die Tafel gedeckt, das Silber verteilt, die Servietten gefaltet, mächtige Obstschalen gefüllt, jeden Teller mit einem Blumensträußchen versehen und vor den Kristallgläsern zierliche Tischkarten gelegt. Dabei kommt man manchmal bei diesem oder jenem der Eingeladenen in nicht geringe Verlegenheit, wenn man sich seines wirklichen Namens nicht entsinnen kann. Man hat ihn das ganze Jahr mit einem weiblichen Spitznamen angeredet, von dem man aber an diesem Abend gern Abstand nehmen möchte. Noch eine zweite Tafel wird im Korridor gedeckt. Dort sollen die Kinder und das Dienstpersonal ihr Weihnachtsmahl einnehmen, jawohl, die Kinder, ein seltener Anblick im Urningsheim. Man hat nämlich zur Bescherung die 2 Kleinen der Waschfrau und die 3 Enkel des Portiers geladen. Es wird Wert darauf gelegt, dass am Nebentisch dieselben Gerichte wie an der Haupttafel genossen werden und dass auch hier alles recht feierlich aussieht. Der Beginn ist erst auf 8 Uhr festgesetzt, da einige vorher in einem verwandten oder befreundeten Hause der Bescherung angewohnt haben, ehe sie in den Kreis ihrer Freunde kommen. Endlich, als alle eingetroffen, verschwindet der Hausherr in den bis dahin verschlossenen Salon, zündet die Kerzen an, wirft noch einen Blick auf die Geschenke und ruft zunächst die Kinder und jenen Gast herein, der ihre Weihnachtslieder am Klavier begleiten soll. Nun werden die Doppeltüren geöffnet und hell tönen die Kindergesänge von der stillen, heiligen Nacht und der seligen, fröhlichen Weihnachtszeit. Tiefer Ernst liegt auch auf allen Zügen. In manchem Auge blinkt eine Träne. Selbst die lange Emilie, der sonst immer lustige Damenkonfektionär, kann seine Rührung nicht bemeistern. Weit, weit zurück ziehen die Gedanken der Uranier in jene Zeiten, in denen ihnen dieser Tag auch ein Familienfest war, als noch nichts gemahnte, dass ihr Geschick sich so ganz anders gestalten würde wie das der längst verheirateten Geschwister. Erst ganz allmählich öffnete sich die Kluft, die sie von den ihren trennte. Dann kamen die langen Jahre, wo sie diesen Abend friedlos und freudlos im Restaurant oder bei einem guten Buch im möblierten Zimmer verbrachten. Manche gedenken ihrer zerstörten Hoffnungen. Was hätten sie leisten können, wenn sich nicht alte Vorurteile ihrer Laufbahn hindernd in den Weg gestellt hätten und andere in angesehenen Stellungen gedenken der schwer auf ihnen lastenden Lebenslüge. Viele gedenken der Eltern, die tot oder für die sie tot sind. Und alle in inniger Wehmut des Weibes, das sie über alles liebte und das sie über alles liebten, ihrer Mutter. Jetzt sind die Kinderstimmen verklungen, man reicht sich die kleinen Gaben, beschenkt besonders reichlich die Kinder und die Dienstboten und setzt sich zu Tisch. Die Tafelgespräche sind nicht so fröhlich wie sonst. Man spricht von dem guten X, der letztes Jahr noch am Heiligen Abend teilnahm und den nun auch schon die Erde deckt. Langsam lässt die Spannung nach. Der Ton wird etwas heiterer, aber der ernste Unterton bleibt und über dem ganzen Abend ruht ein Hauch weltschmerzlicher Sentimentalität. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Wann endlich, so schrieb mir vor einigen Jahren ein Homosexueller am Weihnachtsheiligabend, wann endlich wird man erkennen, dass auch zu uns der Erlöser kam, dass auch wir nicht ausgeschlossen sein sollten von seiner gütigen, edlen, barmherzigen, allumfassenden Liebe. Es war in der Frühe des letzten Weihnachtsmorgens, als ich zu einem urnischen Studenten im Westen Berlins gerufen wurde, von dem es hieß, dass er in der Nacht einen Tobsuchtsanfall gehabt hätte. Als ich zu ihm kam, bot sich mir ein furchtbarer Anblick. Das ganze Zimmer war erfüllt von Scherben und Möbelstücken, zerrissenen Tüchern, Büchern und Papieren, alles mit Blut, Tinte und Petroleum vermischt. Vor dem Bette befand sich eine große Blutlache, und auf der Bettstatt lag ein junger Mann mit wachsbleichem Gesicht, aus dem seltsam tiefe, flammende Augen hervorleuchteten, schwarze Strähnen umgaben die feingeschnittenen, regelmäßigen Züge, um Stirn und Arme waren blutdurchtränkte Lappen geschlungen. Er hatte sich wegen seines Uranismus mit seinem strengen Vater, einem angesehenen Bürger Berlins, überworfen. Keiner gewann es über sich, dem andern gute Worte zu geben, und nun war er am Heiligabend, dem ersten, den er fern von der Familie verlebte, herumgeirrt durch die menschenleeren Straßen der Millionenstadt. Von der Gegenseite der Straße hatte er, in einem dunklen Gange sich herumdrückend, die glänzenden Lichter in der Wohnung der Eltern gesehen. Das Lachen der jüngeren Geschwister war an sein Ohr gedrungen, und für einige Augenblicke schaute er die Umrisse der Mutter, die während des Kinderjubels sinnend ihre Stirn an die Fensterscheiben lehnte. Als sie oben die Lichter löschten, war er in die nächste Boudique gegangen, hatte an einem abgelegenen Ecktisch ein Schnapsglas nach dem anderen geleert, in einer zweiten und dritten Destille das Gleiche getan und in verödeten Kaffeehäusern für schwarzen Kaffee mit Kirsch sein letztes Geld verausgabt. Nachdem er dann in der kalten Winternacht heimgekehrt und die vier Treppen im Hofe heraufgewankt war, hatte sich seiner ein ungeheurer Erregungszustand bemächtigt. Er hatte alles zertrümmert und die brennende Lampe zerschlagen in der Erwartung, dass er sich an geöffneten Pulsadern verbluten würde. Ein von den Wirtsleuten eilends herbeigerufener Arzt hatte durch die Türspalte gelugt und rasch ein Attest zur Überführung in die Irrenabteilung der Charité geschrieben. Ein Freund des Kranken holte mich zu ihm. Ich wusch und verband ihm an jenem Weihnachtsvormittag eine Wunde nach der anderen. Er klagte nicht und sprach kein Wort. Aber die flammenden Augen sprachen und die blassen Lippen sprachen und jede einzelne Wunde sprach von seinem tiefen Leide und der hohen, heiligen Aufgabe derer, die an dem Befreiungswerke der Oranier arbeiten. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Alice Stein, Frankfurt 2024.